Schau dich mal an, deine Texte, die sind abgemagert, deine Ideen sind echt platt. Und das ist ne Latte, aber Sachen Straftaten seit der ICE ist Klappefahrrad. Pass auf, dass ihr nicht spröde werdet, wenn ihr Fahrt macht, ihr lauft mit dem Mainstream und wollt es wirklich schaffen. Endlich kann ich nicht, doch ich muss wirklich lachen über die, die denken, sie seien der reale Hip-Hop. Nochmal schlag auf euch ein, wie der Drummer von Slipknot. Was anderes habt ihr im Ansatz auch nicht verdient. Jedem, der es ernst meinte, bis dem sei verziehen. Aber im Ernst, wie kann das sein? Sind eure Ohren defekt? Oder habt ihr eure Scheiße einfach ohne Ohren gerappt? Mit euren Texten wollt ihr Kleid und Affe werden shooten? Macht mal lieber von euren Texten, krieg ich Gehirn bluten. Ihr nehmt euch einfach Rechte raus, die euch nicht zustehen. Ich helf euch beim Texten, aber auf eurem Niveau. Finito, für dich gibt es kein Zurück. Komm aus dem Netz auf die Straße, du feiges Stück. Also hör genau zu oder schreibst dir mit. Dein Weibstück bleibt gebückt und weint vor Glück. Finito, für dich gibt es kein Zurück. Komm aus dem Netz auf die Straße, du feiges Stück. Also hör genau zu oder schreibst dir mit. Dein Weibstück bleibt gebückt und weint vor Glück. Wenn deine Mucke läuft, checken sich Leute Watte in die Ohren. Sie rechnen mit negativen Ergebnissen wie Mathe-Professoren und Eventualitäten, schließlich gänzlich aus. Bitte tu uns beiden einen Gefallen und häng dich auf. Ich bin zwar echt tolerant, aber leicht genervt. Und ich bohr deine Torso mit deinem Eisenschwert. Yeah. Wir kümmern denn eine Leiche mehr auf dem MySpace-Hip-Hopper Leichenberg. Es wird der Scheiß-Kommerz und ich kann's nicht fassen, dass es Leute gibt, die sich wagen, sowas anzufassen. Oh mein Gott! Wann wird euch Bauern endlich klar, dass die Hälfte aller Rapper auf der Baumschule war? Diese Opfer kennen noch nichts außer Drogen und Fickerei und verdienen ihre Kohle mit Drogenvertickerei. Schön. Doch wozu dein Rappen, Alter, bleib auf dem Teppich, denn was ihr da produziert, klingt leider entsetzlich.